Das Urteil von Karlsruhe zur deutschen Lage. Ob man wollte oder nicht, das höchste juristische Organ des Besatzungsteilstaates BRD, das Bundesverfassungsgericht, musste mehrfach, letztmalig 1973, den Besatzungstatsachen Rechnung tragen, wie aus dem nachfolgenden Grundsatzurteil ersichtlich wird. Was bezahlte Volksverdummer verschweigen, spricht das Karlsruher Gericht aus. Das Deutsche Reich besteht fort. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.07.1973 heißt es dort unter Römisch 3.1 unter anderem: Das Grundgesetz, nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre, geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist. Das Deutsche Reich existiert fort. In den Leitsätzen zum Urteil heißt es unter anderem: Viertens, aus dem Wiedervereinigungsgebot folgt, kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben. Alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken. Das schließt die Forderung mit ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Inneren wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten und alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung vereiteln würde. Aus dem Urteil ist ferner abzuleiten, dass die unter Besatzungsgewalt und auf Anordnung der Alliierten installierten Besatzungsteilstaaten, einschließlich der sogenannten Republik Österreich, illegal und rechtswidrig sind, wie auch die annektierten, abgetrennten Gebiete, auch wenn diese Maßnahmen durch die Ostverträge eines Willy Brandt zu legalisieren versucht wurden. Mitsamt vieler deutschfeindlicher Verordnungen und volksschädigender wie auch volksausbeuterischer Gesetze und Maßnahmen.